Grundgabennummer 8702 vom 17.12.1963. Langsame Aufwärtsentwicklung der Wesen in der Schöpfung. So vernimm Folgendes: Als ich die einst als Wesen von mir ausgestrahlte Kraft umwandelte zu Schöpfungswerken verschiedenster Art, begann die langsame Aufwärtsentwicklung dieser Wesen im aufgelösten Zustand. Es war anfangs ein unvorstellbares Gewoge geistiger Substanzen, die langsam Form annahmen. Als die geistige Kraft verdichtet wurde durch meinen Willen zur Materie und diese Materie wieder so verschieden geartet war, dass euch Menschen dieses nicht verständlich gemacht werden kann. Nach meiner Weisheit und meiner Liebe hatte ich einen Heilsplan entworfen für das von mir einst abgefallene Geistige, der eben in der Schöpfung zur Ausführung kommen sollte. Und es war der Zweck meiner Schöpfung, das in ihr gebundene Geistige zum Dienen zu veranlassen. Also musste ein Schöpfungswerk für das andere nötig sein, damit eine langsame Aufwärtsentwicklung möglich wurde. Die dienenden Funktionen im Anfang der Schöpfung sind euch Menschen nicht vorstellbar zu machen. Erst als die Schöpfungswerke schon mehr einen festen Bestand annahmen, begann auch eine, wenn auch sehr geringe, Tätigkeit in diesen Schöpfungen. Und jede Tätigkeit bezeugt Leben. Jede Tätigkeit bringt eine Veränderung zu Wege, so dass also auch die Formen sich ständig veränderten, dass sie sich entwickelten zu immer größeren Schöpfungswerken, von denen ein jedes eine Aufgabe zu erfüllen hatte, die mein Wille bestimmte und die auch meinem Willen gemäß ausgeführt wurde, weil sich das Geistige meinem Willen nicht widersetzen konnte. Und so entstand also die Schöpfung nicht im Augenblick aus meinem Willen heraus, sondern es legte das darin gebundene Geistige oder die ungeformte Kraft einen langsamen Entwicklungsweg zurück, auf das auch der Widerstand langsam nachließ und sich dies im Dienen äußerte, das zwar immer noch meinem Mussgesetz unterlag, dennoch eine Verringerung des Widerstandes bewies. Und so ist euch auch der Vorgang der Aufwärtsentwicklung durch die Gesteins-, Pflanzen- und Tierwelt bis hinauf zum Menschen erklärt worden, dass ständig die Außenformen das in ihnen gebundene Geistige freigaben und dieses sich sammelte, um wieder in einer größeren Form Aufenthalt zu nehmen und weiter zu dienen, bis alle einem gefallenen Urgeist angehörenden Partikelchen sich gesammelt haben und sich nun als Seele im Menschen verkörpern können. So wie es aber in der Tierwelt vor sich geht, dass kleine und kleinste Lebewesen durch Zusammenschluss mit in gleichem Entwicklungsgrade stehendem Geistigen nach ihrem Vergehen eine größere Außenform beziehen, so vollzog sich auch der Vorgang der Entwicklung weiter. Und es wurde durch meine Liebe und Weisheit immer neue Formen geschaffen, die das bestimmte Geistige aufnehmen konnten. In der Natur nun sehet ihr das als Entwicklung eines kleinen Lebewesens zu einem immer größeren an. Doch einstmals musste ich eine jede Form neu schaffen, die noch nicht vorhanden war. Und ob auch diese Formen sich ständig vergrößerten und den vorangehenden Formen ähnelten, war es immer ein Erschaffungsakt meinerseits, der zwar von Seiten der Menschen nicht beobachtet werden konnte, weil noch kein Mensch mit Verstand und freiem Willen begabt die Erde belebte. Doch mein Plan seit Ewigkeit lag fest, und ich wusste sonach auch um das Geschöpf, das als Mensch über die Erde gehen sollte, zwecks Ablegung der letzten Willensprobe. Und das noch in den verschiedenen Schöpfungswerken gebundene Geistige wurde daher in immer neue Schöpfungen versetzt. Je mehr sich das einzelne Geschöpf in seiner geistigen Substanz dem Ausreifen näherte, immer größer wurden die Schöpfungswerke, womit nicht das körperliche Ausmaß zu verstehen ist, sondern die Beschaffenheit der einzelnen Lebewesen, ihre Funktionen und ihre Fähigkeiten gemeint sind. Doch ein jedes neue lebende Geschöpf war ein Werk meiner endlosen Liebe und Weisheit und Allmacht, das dann wieder sich fortpflanzte, aber immer dasselbe Werk blieb, als dass ich es herausgestellt hatte. Verstehet es, kein Lebewesen wird sich in seiner Beschaffenheit ändern, und wo ihr eine Veränderung oder Weiterentwicklung festzustellen glaubt, hat es sich bei seinem Entstehen um einen Schöpfungsakt meinerseits gehandelt. Und so auch hat es sich bei jedem menschenähnlichen Wesen, das die Erde bewohnte, bevor der erste Mensch erschaffen war, immer um Neuschöpfungen gehandelt, die aber in ihrer Art blieben, so wie sie als Produkt meiner Allmacht erschaffen waren, und da sich das in ihnen gebundene Geistige stets mehr aufwärts entwickelte, ist auch durch meinen Willen eine immer mehr dem Menschen ähnliche Außenform erschaffen worden. Doch immer lag dieser Erschaffung mein Wille zugrunde, der sich wieder als Naturgesetz auswirkte, was ihr Menschen nun als naturmäßige Höherentwicklung der Wesen bezeichnet. Es kann aber niemals der Mensch als ein solches Produkt naturmäßiger Entwicklung betrachtet werden, denn dieser ist eine Schöpfung für sich, aus meiner Allmacht, Liebe und Weisheit hervorgegangen und so gestaltet, dass er eine hohe Aufgabe erfüllen soll und kann auf Erden. Und ob ihr noch so kluge Tiere zu selbstständigem Denken und Freiwollendem heranzubilden sucht, es wird euch dies nie und nimmer gelingen. Denn die Fähigkeiten, die der Mensch besitzt, liegen in keinem Tier verborgen. Denn es ist der Mensch das einzige Wesen in der Schöpfung, das Denkfähigkeit, Verstand und freien Willen besitzt. Was sich aber niemals langsam heranbilden lässt, was auch keine Merkmale einer langsamen Aufwärtsentwicklung eines Geschöpfes sind, sondern nur beweiset, dass der Mensch ein Schöpfungswerk für sich ist, durch meinen Willen und meine Macht ins Leben gerufen, um eine Aufgabe zu erfüllen. Und es konnte das Schöpfungswerk Mensch erst dann in die Welt gesetzt werden, als die einst gefallenen Urgeister schon die langsame Aufwärtsentwicklung durch die Schöpfung zurückgelegt hatten. Weil der Mensch nun einen solchen gefallenen Urgeist als Seele in sich bergen sollte. Es gilt das Wort Entwicklung immer nur für das in jenem Schöpfungswerk sich bergenden oder gebundenen Geistigen, das diese Aufwärtsentwicklung zurücklegen muss, während die materiellen Schöpfungswerke immer als Erschaffungsakte anzusehen sind, weil mein Wille diese äußeren Formen ins Dasein rief, auf dass sie dem Geistigen dienten als Außenform, die selbst durch Dienen zur Höhe gelangen sollte. Dass mein Wille auch gleichzeitig Naturgesetz bedeutet, dem sich kein Schöpfungswerk widersetzen kann, solange es noch nicht ein geistig reifes Wesen in sich birgt, wie der Mensch, wird auch das Wort Entwicklung verständlich werden lassen, aber niemals die Behauptung rechtfertigen, dass der Mensch selbst sich entwickelt habe. Denn er war ein Schöpfungswerk für sich, das mein Wille und meine Liebekraft ins Leben rief. Amen.